Erster ein Lied. Ein Psalm von Asaf. Zweiter Gott, sei bitte nicht mehr leise. Schweige nicht und bleibe nicht ruhig. Dritter, deine Feinde machen viel Lärm. Die Menschen, die dich hassen, sind stolz. Vierter, sie planen böse Dinge gegen dein Volk. Sie beraten sich gegen deine Freunde. Fünfter, sie sagen, wir vernichten sie. Niemand soll mehr an den Namen Israel denken. Sechster, sie haben einen gemeinsamen Plan. Sie haben sich gegen dich verbündet. Siebter, dazu gehören Edom, die Ismaeliter, Moab und die Hagriter. Achter, auch Gebal, Ammon, Amalek, Philistäer und Tyrus sind dabei. Neunter, Assur hilft ihnen auch. Sie unterstützen die Nachkommen von Lot. Zehnter, bestrafe sie wie Midian. Mach es wie bei Sisera und Jabin am Bach Kison. Elfter, sie starben bei Endor. Sie wurden wie Dünger für die Erde. Zwölfter, behandle ihre Anführer wie Oreb und Seb. Mache ihre Chefs wie Seba. Dreizehnter, sie sagten, wir nehmen das Land von Gott für uns selbst. Rasse 14. Mein Gott, mache sie wie Staub. Sie sollen wie Stroh im Wind fliegen. Fünfzehnter, sei wie ein Feuer im Wald. Brenne wie eine Flamme auf den Bergen. Sechzehnter, verfolge sie mit deinem Sturm. Erschrecke sie mit deinem starken Wind. Siebzehnter, mache sie voller Schande. Dann werden sie deinen Namen suchen, Herr. Achtzehnter, sie sollen für immer Angst haben. Sie sollen sich schämen und sterben. Neunzehnter, dann wissen sie, du bist der Herr. Du bist der höchste Gott überall.